1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute auch wieder eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt gerne anrufen. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist Gerrit. Gerrit ist 20 Jahre alt. Hallo, ja, Gerrit. Guten Abend. Ja, Gerrit. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es um das Thema Tschernobyl. Und zwar war ich im Tschernobyl. Genau. Das, wo die Atomkraftkatastrophe war. Genau, wo es 1986 den GAU gegeben hat. Und zwar jetzt am 2. und am 3. Mai diesen Jahres war ich jetzt jeweils für einen Tag in der Sperrzone gewesen. Und habe mir das Gebiet mal angeschaut, wie es dort aussieht. War am Kraftwerk gewesen. Und habe gleichzeitig dort ganz im Rahmen des Besuchs. Ganz nah dran? 250 Meter ungefähr sind das. Ah ja. Aber mal vorab die Frage, bevor du weitererzählst, wieso durftest du da rein? Es gibt Agenturen, mit denen kann man sich Verbindung setzen. Und die haben wieder Kontakte zu den Regierungen oder wie das immer genau läuft, weiß ich jetzt natürlich nicht. Und darüber kann man dann ganz legal tatsächlich eine Sondergenehmigung bekommen, mit der man irgendwie in das Sperrgebiet einfahren darf. Also du warst nur normaler Tourist? Wenn man so sehen will, war ich Tourist, ja. Es gab keinen Hintergrund, dass du mit irgendeiner Gruppierung, einem Verein oder mit einer Hilfsorganisation, nichts, einfach nur Gerrit war in Tschernobyl. Genau so schaut's aus. Das ist ja kurios. Warum hast du das gemacht? Ich habe das gemacht, weil ich mich für das Thema sehr interessiere, was damals passiert ist und auch wie das Gebiet heute aussieht, nach über 25 Jahren ohne den Menschen. Und das habe ich gleichzeitig mit der Dokumentation verbunden, die ich dort gedreht habe und habe sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Du hast eine Dokumentation gedreht? Für wen? Für was? Sagen wir es mal so, das ist auf einer sehr bekannten Videoplattform zu sehen. Ach so. Okay. Warst du alleine oder mit Gruppe? Nee, ich war mit zwei weiteren Leuten dort gewesen, die ich persönlich kenne. Ja. Das waren jetzt keine Fremdpersonen. Und noch eine Person, die war allerdings fremd, und zwar über die Agentur. Das ist ein Führer, der uns dort im Sperrgebiet rumführt, der sich eigentlich vor Ort auskennt, der die Gefahren gut kennt und der auch die Örtlichkeiten vor Ort kennt. Ja, also ich kann mich ja noch erinnern an dieses schreckliche Unglück. Und wenn man die Berichte so im Fernsehen sieht, um den Reaktor herum, sieht das ja extrem gruselig und furchtbar aus. Wie hast du es erlebt? Ganz im Gegenteil habe ich es eigentlich erlebt. Zwar sind natürlich die Wohnungen, die Häuser oder auch im Krankenhaus, weil ich noch die Feuerwehrkleidung von denen, die damals auf dem Kraftwerk die Trümmer beseitigt haben, belicht und noch im Keller im Krankenhaus. Aber es ist an sich eigentlich sehr schön, dort zu sein, so ironisch es klingt. Die Vögel haben gezwitschert, es war alles grün gewesen, es war warm, es waren 30 Grad. Es sind keine Menschen da. Es sind ganz wenige Menschen dort, aber man sieht Menschen. Also man ist dort nicht verloren, wenn dort was passiert. Wie hoch ist denn die Strahlenbelastung nach wie vor? Die ist sehr unterschiedlich. Also am Kraftwerk selbst habe ich jetzt um die 10 Mikrosievert messen können. Was heißt das? Also ungefähr das 100-fach erhöhte normale Hintergrundstrahlung, die überall ist. Das klingt ja so für einen Laien im ersten Moment gar nicht mal so hoch. Ich hätte jetzt gedacht, dass das mehrere tausendfach erhöht ist. Ist es, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Also dort wurden natürlich auch Dekontaminierungsmaßnahmen ergriffen. Das heißt, am Kraftwerk interessanterweise teilweise deutlich weniger ist als an anderen Stellen. Geht man ein gewisses gesundheitliches Risiko ein, wenn man dorthin fährt? Ich würde eher sagen, nein, denn die Strahlenbelastung ist zwar da, aber sie ist nur kurzzeitig, also für die Zeit, die man dort ist, erhöht. Wenn man jetzt mit dem Flugzeug fliegt, ist man auch einer deutlich erhöhten Strahlung ausgesetzt. Und wer viel fliegt, hat mehr aufgenommen als ich in 2 Tagen. 2 Tage insgesamt hast du dich da aufgehalten? Genau, es war 2-mal eingefahren, morgens und abends wieder raus aus dem Sperrgebiet. Das ist ja so, dass die Menschen quasi von heute auf morgen ihre Häuser verlassen haben, alles verlassen haben. Dass teilweise die Teller noch auf dem Tisch stehen, in den Häusern. Hast du solche eher, ja, ein bisschen spooky anmutenden Anblicke auch gesehen? Am unheimlichsten war für mich auch der Kindergarten. Dort liegen auch jetzt Puppen rum, die man auch aus dem Film kennt. Es ist allerdings heutzutage leider so, dass es vieles geplündert wurde. Dort wird Metall geklaut, weil die Ukraine ist ein recht armes Land. Mhm. Dort gibt es auch Vandalismus. Mhm. Und dieses, dass man die Tische noch am Teller stehen sieht, die Teller auf dem Tisch stehen sieht, das ist nicht mehr so wirklich der Fall. Das wird dann eher so für die Kamera schön hergerichtet. Mhm. Oder war vielleicht ganz am Anfang so damals, ne? Das kann ja auch sein, dass die Leute dann weg waren. Das kann natürlich sein. Wie lange werden dort keine Menschen leben dürfen und können? Also leben tun noch Menschen. Aber eben ganz wenige, ne? Es sind nicht viele, das stimmt natürlich. Und es wird auch noch tausende von Jahren dauern, bis dort wirklich die Strahlung dort weiter abfällt, weil die Halbwertszeit bestimmter Atome sehr, sehr hoch ist. Das muss man sich mal vorstellen, das muss man sich immer vor Augen führen, dass das tausende von Jahren unter Umständen dauert, ehe das wieder sauber ist, richtig? Das stimmt. Mhm. Geht denn von diesem, also damals wurde ein Betonmantel um dieses kaputte Kraftwerk gegossen, damals, als es explodiert war. Du bist wahrscheinlich jetzt schon ein ziemlicher Fachmann auf diesem Gebiet. Hält dieser Betonmantel? Dieser Sarkophag, wie auch genannt wird, der ist tatsächlich leicht einsturzgefährdet. Und aus diesem Grunde wird da aktuell auch ein neuer Sarkophag gebaut. Ich meine, den immer noch Hashim. Jedoch sollte der eigentlich schon bald fertig sein, aber aufgrund der vielen Gelder waren wir dort jetzt im Mai nur 4 Baukräne. Mehr war dort gar nicht. Denn innen drin ist es immer noch hochgefährlich und es glüht es da eigentlich noch mittendrin. Ja, drin ist alles, da ist alles kalt, da glüht nichts mehr. Aber da sind extreme Strahlwerte wahrscheinlich. Das ist richtig, ja. Ja. Ja, Gerrit, interessant. Ich gehe mal davon aus, dass du in dem Bereich Journalismus willst irgendwann oder eher Naturwissenschaften. Interessanterweise habe ich einen ganz anderen Beruf gelernt, Mechatroniker. Ach so. Mein Meister meint aber, ich hätte einen falschen Beruf schon erlernt. Ich sollte tatsächlich mal im Bereich Journalismus reingehen. Ja. Es ist ein sehr interessantes Thema und das werde ich auch weiterhin verfolgen. Ich werde jetzt aktuell Planungen, die ich habe, im Februar wieder dorthin fahren. Mhm. Und wenn es irgendwann auch mal möglich ist, werde ich auch das Sperrgebiet von Fukushima einfahren. Was wirst du machen? Wenn es irgendwann mal möglich ist, werde ich natürlich auch das Sperrgebiet von Fukushima einfahren. Achso, nach Japan. Ja, ja. Genau. Ja. Ja. Wie stehst du denn zu dem deutschen Atomausstieg? Sollte gemacht werden, geht allerdings nicht hoppla hopp. Man merkt ja jetzt mit diesen erneuerbaren Energien, dass das Netz nicht gut dafür ausgebaut ist. Mhm. Aber Atomkraftwerk ist einfach nicht bändigen. Kann man nicht bändigen. Mhm. Wenn ein Atomkraftwerk explodiert, dann war der Landstrich verseucht. Wenn Braunkohlekraftwerk brennt, dann ist nur halt die Gegend dort betroffen, mehr nicht. Ja. Gerrit, ich danke dir für den Anruf. Ein sehr ungewöhnliches Thema bei uns, aber das soll ja hier auch stattfinden, genau so etwas. Vielen Dank und viel Erfolg weiterhin bei deinem Hobby. Vielleicht wird es irgendwann ja mal ein Beruf sogar. Und ich wünsche dir auch viel Spaß bei dem Hobby und Beruf. Ja, danke schön. Alles Gute, Gerhard. Tschüss. Danke, schönen Abend noch. Ja, tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Kai. Kai ist 22. Hallo, Kai. Hallo. Hallo, Kai. Um was geht's bei dir? Ja, erstmal ewig, dass ich endlich mal mit dir sprechen kann. Und ich habe dich heute angerufen, weil ich mal mit dir über meine Familie sprechen möchte. Was ist denn da los in der Familie? Ja, also ich es findet eigentlich keine richtige Kommunikation statt und ich finde, unsere Familie ist halt total zerrissen. Mhm. Also, wie groß ist denn die Familie? Ich habe noch 3 Brüder. Ja. 2 kleinere, einen größeren. Ja. Eben meine Mutter und mein Vater. Ja, wohnt ihr alle zusammen? Ich wohne mittlerweile mit meiner eigenen kleinen Familie zusammen, auch in einem anderen Bundesland. Mhm. Und mein großer Bruder wohnt auch in einer anderen Stadt, aber näher. Und zu unserem Vater haben wir fast keinen Kontakt. Und ja, meine Mutter lebt mit meinen 2 kleineren Brüdern zusammen. Mhm. Woran liegt das denn, dass das so schwierig ist in eurer Familie? Es ist sehr schwierig. Also auf der einen Seite waren wir schon immer alle etwas schwer, so mit ADS und so weiter, solche Geschichten. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. In manchen Punkten ist es wirklich merkwürdig, wo ich wirklich teilweise denke, das ist wie so ein Fluch. Also es gibt irgendwie immer Hiobsbotschaften und es irgendwie passt das nicht. Und also ich kann jetzt nicht direkt sagen, es liegt an dem und dem Ereignis, das uns irgendwie so geprägt hätte. Und ja. Also mit dem Vater fast gar keinen Kontakt? Mhm. Und mit der Mutter sporadisch? Ja, also ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Ja. Aber meine Mutter leidet sehr, also sie nimmt sich alles sehr zu Herzen und hat eben schon seit Jahren sehr, sehr viel Stress und hatte deshalb auch schon musste zweimal ins Krankenhaus wegen einem Augeninfarkt. Sie hat Bluthochdruck, war auch schon in einer psychiatrischen Klinik. Aber wenn es keinen wirklichen Grund gibt, verstehe ich das nicht, warum das... Also den Grund, warum es meine Mutter so belastet, die Gründe gibt es schon, da es eben in der Vergangenheit und auch jetzt immer noch ziemlich viele Probleme bei uns gegeben hat. Also ich hatte damals ein Drogenproblem, ein größeres, war deshalb auch in stationärer Behandlung, weil ich eben dadurch meine Depressionen eigentlich nur verschlimmert habe und darunter hat sie sehr gelitten. Ja. Und, okay, aber dann könntest du jetzt von dir aus, ja, du hast jetzt selbst eine kleine Familie, sagst du, das heißt, sie ist Oma, deine Mama. Ja, ja. Du könntest du doch auf sie zugehen und sagen, komm, wir versuchen jetzt mal einen guten Kontakt wieder zu haben. Natürlich, das mache ich auch und ich und unser Verhältnis ist mittlerweile auch wieder besser. Nur das Problem ist, jetzt ist es mein kleinerer Bruder, der der hat ständig geklaut, sie beklaut, hat im Geschäft geklaut, hat deshalb jetzt auch eine Gerichtsverhandlung und hatte auch eben mit Drogen jetzt Probleme. Ist natürlich für mich jetzt sehr schwer. Du rufst an und sagst, in unserer Familie ist es schwierig zu kommunizieren. Du kannst keinen richtigen, wirklichen Grund nennen, warum das so ist. Das ist natürlich jetzt auch schwer, wenn jetzt du bist jetzt der Ansprechpartner für mich, was man da anders machen kann. Lass uns über den Vater mal sprechen. Warum hast du keinen Kontakt zu dem Vater? Weil er sich nicht wirklich interessiert. Das war bei ihm immer so, dass es um die Leistung um die Leistung ging und nicht so sehr, was man jetzt fühlt. Und er hat sich halt seit der Trennung von meiner Mutter halt sehr wenig gekümmert und meine zwei kleinen Brüder waren bei ihm und er hat sie jetzt, Hast du denn von deiner Seite aus mal versucht, deinen Kontakt nochmal aufzubauen? Ja, schon, aber es ist sehr oberflächlich. Wenn ich mit ihm spreche, ist es teilweise, als wenn ich mit einem, Geschäftsmann rede. Also er kann sich sehr gut über weltliche Dinge unterhalten und so, aber über Persönliches, Emotionales, das geht nicht. Okay, was kann man da jetzt von außen so denken? Also was ich mit der Kommunikation meinte, ist, ich kann schon mit meinen Brüdern reden und so und jetzt auch mit meinem kleinen Bruder, der halt momentan, sage ich mal, die meisten Schwierigkeiten hat. Aber es geht halt irgendwie da rein und da raus und ich merke einfach, dass meine Mutter immer schlechter geht und sie irgendwann unter diesem ganzen Belastungen zusammenbricht und du wohnst ja jetzt auch weit weg, das macht das Ganze noch wieder komplizierter. Ja, natürlich, aber ich würde halt gerne helfen und weiß nicht wie und ich verstehe das Problem eigentlich nicht. Wieso gehst du nicht noch mehr an deine Mutter ran? Du kannst jeden Tag mit ihr telefonieren, du kannst versuchen sie oft zu besuchen, du kannst sie einladen zu dir. Ja, das mache ich, aber das hilft eben ihr nicht bei der Situation, die sie momentan mit zu Hause hat. Ich verstehe. Und ihr neuer Freund, diese Beziehung, die ihr eigentlich Kraft gibt, hat halt an diesem ganzen Problem jetzt halt auch schon ziemlich, Also das macht das Problem jetzt wirklich schwer für mich, weil wir reden über deine Mutter, die nicht hier ist, und dann ist dann noch der Partner und dann auch noch der Bruder mit den anderen Problemen. Ich sage mal Folgendes, Frau Kai, damit wir uns hier nicht verfransen, Du willst ja eine klare Linie gerne haben, dass wir dich jetzt mal im Hintergrund anrufen und da besteht auch mehr Zeit, vielleicht den einzelnen Spuren so nachzugehen. Ja. Dann bitte ich dich nämlich jetzt aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay. Ja, Kai? Wollte ich noch fragen, ob ich ein Autogramm vielleicht haben kann? Sehr gerne, kannst du meiner Psychologin gleich sagen. Okay. Ja. Und ich hoffe, dass wir dir im Hintergrund dann helfen können. Okay, dann danke. Ne? Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Johnny. Johnny ist 19. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Johnny. Um was geht's bei dir? Ich wollte erstmal anmerken, dass ich gerade ziemlich aufgeregt bin. Das macht gar nichts. Also wenn mir gerade die Stimme wegfällt, nicht ärgern oder so. Weißt du, Erfahrung ist, wenn man eine Weile miteinander geredet hat, dann ist das verflogen. Deswegen fangen wir sofort an. Um was geht's denn? Also mein Thema ist, dass ich neben dem Studium noch sehr viel arbeite, weil ich bestimmte Zukunftsängste habe. Was studierst du denn schon? Ich studiere Sinologie, also das ist Chinesisch. Ja. Mhm. Wie lange schon? Das mache ich jetzt ein Jahr. Ja, also direkt nach dem Abi. Genau. Das ist natürlich ein Fach mit großer Zukunft, ne? Sinologie. Ja, hoffe ich mal, ne? Bin ich ziemlich sicher, ja. Mhm. So, und du machst noch andere Sachen nebenher? Ja, also zum einen habe ich nachts noch einen Nebenjob im Callcenter, wo ich halt ab und zu mal Anrufe reinkriege, wenn irgendwelche Türen, elektronische Türen kaputt sind oder so. Mhm. Das mache ich so 25 Stunden in der Woche. Und dann habe ich noch, dann nebenbei prostituiere ich mich manchmal noch. Wie bitte? Das sagst du mal so ganz nebenbei. Ja, für mich ist das erstmal nichts Schlimmes, finde ich jetzt so. Um schlimm geht's ja gar nicht. Es ist aber schon mal was Ungewöhnliches. Ja. Ich meine, im Callcenter zu arbeiten, dachte ich, oh Gott, was redet er? Das ist doch okay, wenn du im Callcenter dir eine Kohle nebenher verdienst. Ich habe während des Studiums auch gearbeitet, auch viele Jobs gehabt. Also das ist ja nicht das Ding. Aber jetzt wird's ja interessant. Du prostituierst dich nebenher. Mhm. Was heißt das genau? Naja, ich bin auf so einer Internetseite angemeldet für schwule Männer. Mhm. Kann man sich speziell als Escort anmelden. Mhm. Und da habe ich halt so ein bisschen Text reingeschrieben über mich und was ich so anbiete. Und wenn ein Mann Interesse hat, kann er mich anschreiben. Was bietest du denn an? Ich biete nicht sehr viel an. Ich bin selbst homosexuell. Ja. Muss ich erstmal dazu sagen. Aber ich stehe nicht auf Analsex. Warum, weiß ich auch nicht. Okay, aber du bietest schon Sex auf jeden Fall an. Es geht nicht nur darum, dass du mit jemandem mal schick essen gehst und dass der dich mit in die Oper nimmt oder so. Also Escort ist dann nur ein verschönender Begriff. Ja, verstehe. Das ist der verschönende Begriff für Stricher. Genau. Hört man nicht so gerne, ich weiß, wenn man das macht, aber man muss es ja dann so ausdrücken. Ja, genau. Stimmt ja. Stimmt ja. Wie oft machst du das? Na, das mache ich so dreimal in der Woche etwa. Und was verdienst du da so grob? Für einen Mann so 30 Euro. Weil ist ja auch nicht so doll. Ist ja auch nicht so doll. Nee, ich biete nur Oralsex an und per Hand jetzt. Ja. Und ich finde mich jetzt vom Aussehen auch nicht so toll. Keine Ahnung. Vor allem dadurch, dass ich ziemlich wenig schlafe, habe ich auch Augenringe zum Beispiel. Naja, gut. Aber du bist 19 Jahre alt, da kann man das dann ganz gut wegstecken, die Augenringe. Ja, mein Gott. Du lernst die Leute oder die Leute baggern dich über die Seite an, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Und wie geht es dann, wenn du die triffst? Wo und wie triffst du die? Ja, das mache ich dann meistens bei denen zu Hause. Mhm. Aber ich sichere mich vorher halt auch ab, indem ich denen schreibe, dass die Leute wissen, wo ich bin und so. Wissen denn Freunde oder irgendwelche Leute von dir? Nein. Also gehst du? Ich hoffe, jetzt hört keiner meiner Freier zu. Du gehst ein großes Risiko damit ein, ist dir klar, ne? Du weißt ja nicht, zu welchem Wahnsinnigen du da gehst. Das stimmt schon. Was sind das für Männer, die dich buchen? Das sind im Schnitt ältere Männer. Wie alt? Die zwischen 30 und 50. So. Mhm. Mhm. Also die ganz, ganz Alten, die filter ich dann halt schon vorher raus. Das könnte ich, glaube ich, nicht machen. Mhm. Mhm. Ja, und die sind fest im Leben stehend, haben manchmal auch eine Frau. Ja, wie man das hört, Frau und Familie und haben ein geheimes Die schicken dann die Frau und die Kinder halt mal in einen Freizeitpark für einen Tag oder so. Ja, und bestellen dich dann. Genau. Mhm. Ja, dann gehe ich da halt hin und guck mir den erstmal an. Wenn der gepflegt und so ist, dann ist alles okay, dann kannst du direkt losgehen, eigentlich. Mhm. Wenn nicht, dann biete ich halt an oder zwing ihn fast schon dazu, noch duschen zu gehen. Da gehen wir halt dann gemeinsam. Mhm. Mhm. Und kann man gleich verbinden. Wie lange machst du das schon? Regelmäßig jetzt seit 3 Monaten so. Ach so, und so neu. Wie bist du auf die Idee gekommen? Nee, ich mache das auch schon seit ich 17 bin. Ach so. Ab und zu. So. Wie bist du auf die Idee gekommen? Naja, auf die Idee nicht so direkt. Also meine Mutter ist Alkoholikerin, bei der habe ich damals noch gewohnt. Mhm. Und die hat mich halt öfters auch mal nachts losgeschickt, um, keine Ahnung, Zigaretten zu holen oder so. Mhm. Und mit 17 konnte ich halt noch nicht an der Tankstelle oder sowas holen und ich hatte nur einen Geldschein und ich sollte nachts um 1 noch halt Zigaretten holen. Mhm. Und damit konnte ich am Automaten nicht bezahlen und deswegen musste ich irgendwie an Kleingeld kommen. Ja, und dann? Und ich hatte schon einige Kontakte von dieser schwulen Seite her und dann habe ich den einfach angeschrieben und gesagt, ja, ich würde es jetzt machen. Wie? Damit du Kleingeld kriegst? Ja, weil meine Mutter hat sich da schon sehr einfallsreiche Strafen überlegen können. Wie, das heißt, du hast zum ersten Mal Sex, also du hast dich zum ersten Mal prostituiert, weil du dein Geld wechseln wolltest quasi? Ja, so kann man das sagen, weil meine Freunde haben halt alle schon geschlafen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein verrückter Einstieg. Lebt deine Mutter noch? Ja, die lebt noch. Ist Alkoholikerin? Ja, ist sie immer noch. Was hat sie vom Beruf gemacht oder macht sie vom Beruf? Sie war mal Altenpflegerin und dann hat sie mal einen Mann kennengelernt, das ging aber auseinander. Und seitdem ist sie nur noch irgendwie ein Wrack. Weiß die, was du machst? Nein, die weiß das nicht, aber sie hat sich halt nicht dafür interessiert, woher ich das Geld herbekomme und so. Finanzierst du so dein Leben mit diesen Sachen? Ja, ich finanziere so mein Leben, aber ich spare auch ziemlich viel, weil ich, dadurch, dass ich schwul bin, möchte ich später auch mein Kind halt adoptieren oder muss ich halt. Mhm. Und ich habe Angst, dass ich kein Kind kriege später, weil ich zu arm bin oder so. Ja, wenn du diese Prostitution nicht tun würdest, kämst du dann mit einem anderen Job über die Runden? Ja, damit käme ich über die Runden, aber ich könnte mir halt nichts für die Zukunft zurücklegen. Mhm. Du hast ja am Anfang gerade etwas gesagt, sag das nochmal. Du machst zu viele Jobs, weil, wiederhol das nochmal. Weil ich Angst habe, dass ich kein Kind adoptieren kann. Nee, das hast du am Anfang nicht so gesagt. Ach so. Du hast am Anfang anders formuliert vorhin. Weiß ich nicht mehr. Okay, dann ist es nicht so ganz wichtig gewesen. Okay. Ich mache mir Sorgen um dich, Johnny. Achso, ja, da hatte ich gesagt, weil ich halt Angst um die Zukunft habe. Angst um die Zukunft, genau. Ja, genau. Das war das. Ja. Mhm. Ich mach mir Sorgen um dich. Weißt du warum? Ich finde erstmal, dass du wirkst sehr sympathisch und sehr, sehr aufgeweckter Typ. Mhm. Und du studierst Sinologie, das ist nur auch gerade kein einfaches Fach, das heißt, du bist auch intelligent. Ja, danke. Und du, ja, gut, da kannst du ja nichts für, aber das stelle ich erstmal so fest. Mhm. Und ich habe Sorge, wenn du auf dieser Bahn weitergehst, dass du irgendwann abrutschst oder dass du großen Schaden für dein Leben, für deine Emotionalität, für deine Sexualität nimmst. Ja. Nein, Moment. Wie ist das denn für dich, wenn du da diese Männer bedienst? Wie empfindest du das? Na, ich finde es relativ natürlich, weil ich so auch mit Männern was habe. Mhm. Und warum sollte ich dann nicht auch was dafür nehmen? Mhm. So sehe ich das eigentlich. Und wenn du dann von so einem, nur gut, aber du bist ja dann wahrscheinlich mit Männern konfrontiert, die du normalerweise im Leben nicht ansatzweise angucken würdest. Ja, okay, das stimmt schon. Und das heißt, du machst da etwas, was dir eigentlich in dem Moment gar nicht gefallen kann. Wie ist denn das, wenn du dann da aus so einer Wohnung rausgehst? Wie fühlst du dich dann? Ja, schon erstmal nicht so toll. Das meine ich. Ja. Das meine ich. Mhm. Abgesehen von der Gefahr, in die du dich da immer begibst. Ja, das stimmt. Also ich sag dir mal so ganz spontan, ich glaube, dass du, so wie du mir erscheinst, brauchst du keine Angst vor deiner Zukunft haben. Mhm. Du studierst was Ordentliches und ja. Du bist ein ehrgeiziger Typ. Okay. So, sage ich jetzt mal, es ist alles nur ein erster Eindruck. Ja. Und ich glaube, dass du... Das sind ja nur keine Riesensummen, die du da mit der Prostitution verdienst. Dass du dir diese Summen auch durch einen anderen, ganz normalen, soliden Job besorgen kannst, reinholen kannst, das Geld. Ja gut, aber so einen Stundenlohn kriege ich nicht durch normale Jobs rein und ich habe so schon ziemlich viel zu tun. Gut, dann dann musst du halt ein bisschen runterschrauben und du brauchst doch jetzt mit 19 noch nicht für eine Adoption sparen, was wann immer, wie immer das sein wird. Mein Streben ist nur, dass du von der Prostitution wegkommst. Mhm, okay. Weil ich sag dir, das hat jetzt gar keinen, mit Moral hat das nichts zu tun. Ich habe nichts gegen Prostituierte, wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich habe mit so vielen Huren schon gesprochen. Ja, ich habe schon gehört. So. Aber ich glaube einfach, das sind nur ganz wenige Menschen, die so stark sind, die das so wirklich cool als Job machen können. Und irgendwie erscheinst du mir so nicht. Okay. Mir wäre viel wohler, wenn du sagen würdest, okay, ich suche mir jetzt noch einen anderen Job, irgendwas. Ja. Und knie mich in mein Studium rein. Und du bist so wahnsinnig jung, wer weiß, was in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren ist, wo du dann auch noch gut, sehr gut Kohle verdienen kannst und du wirklich keine Angst haben musst um deine Zukunft. Ja, ich hoffe, dass ich damit erfolgreich werde, irgendwie mit dem Studium dann auch. Ja, wer weiß das von dieser Prostitution, was du da machst? Das weiß keiner. Nee. Also, fühle ich mich geehrt, dass ich jetzt der Erste bin, dem du es erzählst. Und ich sag's dir wirklich mit aus tiefem Herzen, lass es sein. Versuch da rauszugehen. Okay, ich bin fast hundertprozentig sicher, Johnny. Oder wie immer du auch heißen magst. Dass in ein paar Jahren du denkst, gut, dass ich da rausgegangen bin. Okay. Gut, dann danke ich dir. Überleg's einfach mal. Lass es mal sagen, du musst es ja für dich. Ich werde auf jeden Fall drüber nachdenken. Genau, du musst es für dein Leben ja eher alleine entscheiden. Mhm. Schön, dass du angerufen hast und alles Gute wünsche ich dir wirklich von Herzen. Gut, vielen Dank. Gerne. Und ich dir auch, ne? Und mach weiter so. Dankeschön. Tschüss. Gut, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1:26 Uhr, haben wir das? Ja, 1:27 Uhr haben wir schon. Morgen ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema Bettelarm und Steinreich. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die unter großer Armut leiden, entweder verschuldet oder unverschuldet. Und ich möchte gerne natürlich sprechen mit Leuten, die sehr reich sind, die vielleicht, sagen wir mal, mindestens 1 Million Vermögen haben oder 1 Million auf dem Konto haben, die reich sind aufgrund ihrer Arbeitskraft, weil sie sehr viel gemacht haben oder vielleicht pfiffige Ideen hatten oder vielleicht auch reich sind, weil sie was gewonnen haben oder eine fette Erbschaft bekommen haben. Also, ich bin sehr gespannt. Morgen Bettelarm und Steinreich. Wenn ihr euch anmelden wollt, dann macht das bitte unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an, wie immer. Die Leitungen sind geschaltet, kostenfrei für euch. Morgen 0 Uhr oder natürlich auch während der Sendung Bettelarm und Steinreich. Das ist unser Thema morgen. Heute ist eine Freitemennacht, wie ihr das kennt, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und hier ist Lorenzo. Lorenzo ist 23. Guten Morgen, Lorenzo. Guten Morgen, Lorenzo. Ja, du bist Lorenzo. Ja, hallo Domian. Ich möchte mit dir darüber reden. Ich habe Schizophrenie, weiß das schon seit einem Jahr jetzt, mache viele Therapien, aber das hilft mir nicht. Du bist ja nun noch sehr jung, 23 Jahre alt. Wie ist das zu dieser Diagnose gekommen voriges Jahr? Ich bin in einer Master gewesen und habe dort von der AGA aus musste ich hin. Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Wo warst du? In einer Maßnahme. In der Maßnahme. Der Maßnahme von der Arbeiter. Von der Agentur für Arbeit. Agentur für Arbeit, ja. Und da hat eine Betreuerin gesehen, was ich da so merke, komisch bin, weil ich hatte eine gute Laune, dann eine schlechte, dann eine deprimierte Laune. Und da hat sie sich gewundert, weil es häufiger vorkam und hat mich dann zum Psychiater geschickt. Und der Psychiater hat dann festgestellt, dass ich Schizophrenie habe. Wie macht sich denn diese Schizophrenie bei dir deutlich? Kannst du das erklären mal? Es gab Tage, da hat mir ein Mensch geredet, mir gesagt, dass ich nur schlechte Dinge mache und nicht positive Sachen. Also du hast eine innere Stimme gehabt, die hat zu dir das gesagt. Ja. Du bist ein Lorenzo, du bist ein schlechter Mensch. Ja. Und die hast du ganz real gehört, diese Stimme. Ja. Ja, und dann habe ich mir auch noch die Pulsader wollte ich mir aufschneiden. Und habe es aber nicht getan, also weil ich es nicht geschafft habe. Und in der Nacht, wo ich eingeschlafen bin, hat Jesus oder Gott zu mir gesprochen und hat gemeint, ich soll es nicht tun. Mhm. Ja. Also das ist natürlich eine schwere seelische Erkrankung, wenn man Schizophrenie darunter leidet. Wie wirst du denn jetzt behandelt? Ich mache psychische Therapie, also einen Psychiater zusammen. Mhm. Ja, wir reden einmal in der Woche oder alle 4 Wochen mal drüber. Alle 4 Wochen nur? Ja. Bekommst du Medikamente? Ich bekomme starke Medikamente, ja. Wie bekommen dir die Medikamente und die Gespräche? Die ist sehr gut, also die Medikamente sind sehr gut. Ich schlafe sehr, sehr häufig, tu mehr Fernseher schauen, kann nicht arbeiten, habe versucht, viele Arbeiten zu machen. Aber du kannst nicht arbeiten? Ich kann nicht arbeiten, nein, weil ich zu große Angst habe. Du bist den ganzen Tag zu Hause? Ja. Und du lebst von was? Ich lebe von Hartz IV. Ja. Wie war denn so dein Leben früher? Ja, als Kind wurde ich misshandelt von meinen Eltern, also geschlagen. Mhm. Über einen längeren Zeitraum? Ja, also bis ich halt ins Kinderheim kam mit 10 Jahren. Ach, du bist dann ins Kinderheim gekommen? Ja. Das heißt, das Jugendamt hat dich weggenommen von der Familie? Nein, der Lehrer hat gemeint, es wäre besser für mich, weil ich eine Lernschwäche habe. Mhm. Wäre es besser, wenn ich dorthin ins Heim käme. Wie haben deine Eltern dich dann geschlagen? Du hast doch bestimmte Erinnerungen daran. Ja, die haben mich mal mit dem Gürtel geschlagen und mal mit einer Eisenstange. Mhm. Und dann, gab es einen Tag, da wollte ich rausgehen und da haben meine Mutter sich ein Bein verstaucht und hat einen Eiszapfen, einen Eisklumpen gehabt und hat ihn mir direkt auf den Kopf geschmissen. Und sowas kam öfter vor? Ja, es kam öfter vor, ja. Dann bist du mit 10 Jahren in ein Heim gekommen. Wie lange warst du dann in dem Heim? In dem Heim war ich 4,5 Jahre. Ist es dir denn da wenigstens etwas besser gegangen? Ja, ich habe dann kam es da auch Theater von mir aus, weil ich da nicht bleiben wollte. Mhm. Und ja, ich habe dann angefangen zu klauen. Mhm. Und da habe ich halt von Betreuer gelernt, es nicht zu tun. Ja. Du bist hier jetzt erst 14 Jahre, wenn du wieder aus dem Heim raus bist. Ne? Du 4 Jahre, sagst du, warst du in dem Heim. Ja. Dann warst du 14 Jahre. Wo bist du denn dann hingekommen? Ich bin dann wieder zu meinen Eltern gezogen. Das Heim hat mich dann wieder zu den Eltern geschickt. Und haben die dich dann wieder misshandelt und geschlagen? Nein, haben sie nicht mehr. Wie war denn dann die Stimmung zwischen dir und deinen Eltern, das Verhältnis? Ja, ich war halt frech und habe meine Meinung gesagt, also jedes Mal. Das heißt, es gab Streit immer wieder? Ja, es gibt häufig Streit gegeben, ja. Wohnst du denn immer noch bei den Eltern? Ja, ich muss bei meinen Eltern wohnen bleiben. Weil du alleine gar nicht sonst so zurechtkommst? Das, diesen Grund ja auch, aber ich kriege jetzt von der AG nicht die Miete bezahlt. Ach so, verstehe. Mhm. Jetzt hast du mich angerufen und sag mal ganz konkret, warum, Lorenzo? Ich habe angerufen, um dich zu fragen, um sie zu fragen, was ich machen kann, was ich da machen sollte. Mhm. Du bist ja in psychologischer und psychiatrischer Betreuung. Ja, bin ich, aber das bringt mir irgendwie nichts, weil es ändert sich ja nichts, es bleibt immer noch alles gleich. Bleibt es gleich oder hast du sogar den Eindruck, dass es ein Tick schlimmer geworden ist? Ja, ich gehe halt nicht mehr raus, gar nicht mehr. Ich habe einen Hund mir angeschafft, dass ich häufiger rausgehe, aber mit dem Hund gehe ich ja gar nicht mehr raus. Du gehst gar nicht mehr mit dem Hund raus? Nein. Wer geht denn mit dem Hund raus? Mein Vater geht damit raus. Das heißt, du bist immer in der Wohnung? Ja. Du hast keine Freunde? Nein. Gar keine? Gar keine. Das ist ja ein trauriges Leben. Ja. Was machst denn du immer so dann immer? Ja, ich tue meistens Fernseher schauen oder schlafen. Hast du Internet? Ja. Da hängst du auch vor? Mal ab und zu mal, wenn ich Lust habe, sonst nicht. Was sagen denn deine Eltern, wie das weitergehen soll? Mein Vater meint, ich soll mich ändern, ich soll aufstehen morgens und was tun, nach Arbeit suchen, aber ich schaffe es im Moment irgendwie nicht. Das tut mich überlasten auch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, warst du denn, bevor du zu diesem Psychiater gegangen bist, warst du da auch immer müde? Nee, war ich nicht. Ich war eigentlich oft wach. Aber seit ich die Medikamente nehmen muss, schlafe ich ziemlich häufig. No, das wollte ich, habe ich mir gerade schon gedacht, dass das mit den Medikamenten zusammenhängt, dass du so viel schlafen musst. Mann, ja. Lorenzo, da muss aber wirklich dann irgendwas Neues passieren, denn so geht's nicht weiter. Du kannst ja nicht nur zu Hause sein und schlafen und dich völlig abkapseln. Man hat schon mir versucht, mich in die Therapie reinzustecken, in die Psychiatrie. Hm. Ich habe eine Therapie durchgeschafft, das war eine Tagesklinik. Mhm. Die war 7 Wochen lang. Mhm. Und dann hat man mich jetzt dieses Jahr nochmal in die Therapie geschickt, in die geschlossene Psychiatrie, aber das habe ich dann nicht durchgezogen, weil ich Angst hatte, so große. Vor was hast du denn da konkret Angst? Ich hatte Angst, was die Leute mit mir schlecht reden oder die was Schlimmes mit mir machen. Dass die was Schlimmes mit dir machen da in der Psychiatrie? Ja. Weißt du, Lorenzo, früher hätte ich auch die Angst gehabt, aber mittlerweile gibt es so gute psychiatrische Kliniken und es gibt eben auch Erkrankungen, die so schwerwiegend sind, da ist es oftmals gut, in eine Psychiatrie zu gehen. Ich glaube, das ist aber jetzt sehr laienhaft, ich habe die Vermutung, dass das für dich sicher das Beste wäre, zunächst nochmal richtig in eine Klinik zu gehen. Aber da bin ich nicht der Fachmann, da habe ich eine Fachfrau bei mir hier im Hintergrund. Ja. Das ist die Sabine heute Nacht und die wird dir das jetzt mal richtig erklären, was da in dieser Psychiatrie auf dich zukommen würde. Mhm. Ich glaube, auf jeden Fall musst du etwas verändern. Es muss etwas verändert werden, aber das siehst du ja selbst auch ein, ne? Weil du ja auch merkst, dass dir geht es nicht gut. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich eine Maßnahme machen soll. Ich bin ja krankgeschrieben seit 3 Jahren. Mhm. Ich bin nur überlegen, ob ich November eine Maßnahme machen soll. Das Problem ist nur, wenn du immer müde bist aufgrund der Medikamente, schaffst du das ja gar nicht. Also ich will es versuchen einfach mal, weil ich will kämpfen möchte ich gerne. Mhm. Okay, das muss man jetzt alles berücksichtigen. Da ist ein Wille und vielleicht würde ja sogar ein Wechsel des Psychiaters auch gar nicht so schlecht sein, denn ich bin ja auch oft misstrauisch, was die einem da so für Medikamente verabreichen. Aber das werden wir jetzt mal im Hintergrund in Ruhe besprechen, Lorenzo. Okay. Bitte auflegen und du wirst von der Sabine gleich zurückgerufen. Okay, danke schön. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 Sarah 21. Ja. Heute sind wir eine ganz junge Sendung, alles ganz junge Leute, die heute anrufen. Schön. Sarah, um was geht's bei dir? Ja, ich habe starken Liebeskummer und wollte deswegen mal deinen Rat hören, weil ich auch keine Freunde habe, mit denen ich darüber reden kann. Erzähl mal von Liebeskummer, was genau ist los? Ja, also ich hatte vor 4 Monaten eine Beziehung und die ging nur einen Monat. Ich habe dann auch sehr schnell die Beziehung nach dem Monat beendet. Also ich war diejenige, weil ich bin mit demjenigen nicht klargekommen von seiner Art her. Was war denn da so, was dich da geärgert hat oder abgestoßen hat? Ja, derjenige ist ohne Liebe aufgewachsen. Seine Mutter ist schon früh verstorben. Mhm. Der hat alleine gewohnt. Dazu muss ich auch sagen, er ist 33. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich kenne das so nicht und war mit der kompletten Situation überfordert. Und habe deswegen auch Schluss gemacht. Mhm. Sag doch nochmal ein konkretes Beispiel, was dich da so überfordert hat. Ja, für ihn war alles selbstverständlich. Er hat mir zum Beispiel nie gesagt, dass er mich wirklich richtig dolle lieb hat. Wenn er schon hab dich lieb gesagt hat, hieß es schon für ihn ganz, ganz viel. Mhm. Und ja, es war für ihn alles selbstverständlich. Er hat kein Danke gesagt oder irgendwie mal eine nette Geste gemacht. Also, obwohl das nur ein Monat war, hört sich das fast schon so an, als hättet ihr so aneinander vorbeigelebt. Ja, irgendwie schon. So, dann hast du Schluss gemacht? Ja. Und hatte dann auch... Oder war das von seiner Seite aus eher, dass er nur sexuell interessiert war, vielleicht? Wie bitte? Oder war es von seiner Seite aus das Interesse, dass er nur sexuell interessiert war an dir? Das hatte ich eigentlich nicht das Gefühl. Nee, okay. So, dann erzähl mal weiter. Ja, und auf jeden Fall hatte ich danach auch Beziehungen noch. Also noch eine Beziehung und konnte aber nicht aufhören, an ihn zu denken. und habe die Beziehung dann beendet, auch beendet. Ja, und habe ihn dann wieder kontaktiert, weil ich hatte ihn auch noch in meinem Handy gespeichert. Ja, wir haben uns dann auch jetzt am Sonntag getroffen gehabt. Mhm. Und hatten davor auch ziemlich lange Kontakt wieder. Und er hat sich aufs Treffen eigentlich gefreut gehabt. Ja, war auch alles total schön. Und er hat gesagt, dass er von einem zweiten Zusammenkommen nicht abgeneigt wäre. Und du? Ja, ich auch nicht. Ich habe mich ja gefreut. Ich wollte das Treffen ja haben. Ja, dann mach es doch. Ja, ich habe mich ja mit ihm getroffen. Das war ja Sonntag. Ja, okay. Aber er sagt, dass er ist nicht abgeneigt, das nochmal zu versuchen, sagt er. Ja, aber das Problem ist, wir haben an dem Sonntag miteinander geschlafen. Mhm. Ja, und? Was ist das Problem? Ja, das Problem ist, dass er sich nicht entscheiden kann. Er meldet sich einfach nicht bei mir. Obwohl er zu dir gesagt hat, er wäre nicht abgeneigt, nochmal einen Versuch mit dir zu machen, eine Beziehung einzugehen. Habe ich das richtig verstanden? Er wollte darüber nachdenken. Und jetzt meldet er sich seit Sonntag nicht. Am Montag hat er sich gemeldet, aber hat angeblich den ganzen Tag verpennt. Mhm. Er wollte sich heute bei mir vor 0 Uhr melden und mir eine Antwort sagen. Das hat er auch nicht gemacht. Es könnte ja sein, dass der einfach nur, ich will dich jetzt nicht enttäuschen, dass der einfach nur mit dir am Sonntag nochmal in die Kiste gehen wollte. Ja, das befürchte ich auch. Aber wofür dann die ganzen SMSen heute? Ja, was steht denn drin heute in den SMSen? Ja, in den SMSen steht drin, dass er halt von einer zweiten Chance nicht abgeneigt wäre und dass er wollte sich halt bis 0 Uhr bei mir gemeldet haben, hat er aber nicht gemacht und ich habe ihn gerade angerufen und wollte ihm eine gute Nacht wünschen und er hat mich weggedrückt. Sarah, vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Du hast ja schon einmal eine gute Entscheidung getroffen. Wahrscheinlich war das sogar eine kluge Entscheidung, dass du nach einem Monat schon gewittert hast, das ist nichts. Was immer mit dem los ist, vielleicht ist er wirklich nur Sex interessiert an dir, ich weiß es nicht, aber es klingt nun alles wirklich nicht so, als wäre der groß in dich verliebt. Als du dich vor vier Monaten von ihm getrennt hast, hat er dann gleich gesagt, naja, okay, dann geht das halt nicht? Ja, er hatte keine Gewissensbisse, er hat mich gehen lassen. Ja, vergiss es aber, vergiss es. Ja, aber ich weiß nicht, er schreibt mir ja. Ja, aber er meldet sich auch nicht richtig. Und wenn der wirklich mit dir nochmal eine Beziehung eingehen würde wollen, mein Gott, dann verhält man sich doch komplett anders. Da hätte der sich schon Montag gemeldet und dann hättet ihr euch schon wieder mal gesehen und dann drückt er dich doch nicht weg. Allein dieses Wegdrücken ist schon, sagt eigentlich alles aus. Ja, ich komme mir auch irgendwie ein bisschen hingehalten vor. So, ne? Jetzt appelliere ich mal an den Stolz in dir. Jetzt ist Schluss. Nummer löschen, das war's. Wenn es auch schwer fällt, mein Gott, du warst einen Monat mit dem zusammen. Dieser Monat war nicht mal eine dolle Zeit. Das war nichts Besonderes. Es war sogar eine relativ doofe Zeit, so wie du es mir gerade geschildert hast. Du hast mir noch nichts Tolles von dem Typ erzählt. Alles nur schwierig. Schwierig und nervig. Was hängst du denn da dran? Ja. Ich glaube, da muss man in so Situationen muss man dann auch mal ein bisschen hart gegen sich selbst sein. Und wenn man dann eine Entscheidung getroffen hat, dann fühlt man sich auch gut. So reagierst du jetzt immer nur auf das, was er will. Dabei kommt man sich blöd vor. Es ist ja viel schöner, wenn man selbst agiert. Okay. Verstehst du? Ja. Also ich würde dir wirklich raten, raus damit. Raus aus dieser Illusion und das war's. Vergiss es. Guck nach vorne. Das ist wichtiger. Der ist es nicht. Außerdem, okay. Außerdem ist er vielleicht auch ein bisschen zu alt für dich. Geht ja noch, aber vielleicht... Ja, ich finde das jetzt nicht so alt. Nein, das ist auch Quatsch. Das meinte ich jetzt auch nicht so ernst. So ein Riesenunterschied ist es ja nur auch nicht. Sarah, ich habe alles gesagt. Alles klar, danke Domian. Du musst drüber nachdenken und entscheiden für dich, ja? Okay. Alles Gute. Viel Glück. Tschüss. Und es geht weiter mit der Ingrid. Und Ingrid ist 66. Guten Morgen, Ingrid. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Ingrid. Guten Morgen, muss man sagen. Ja, genau. Das muss man eigentlich jetzt sagen, ja. Um was geht's bei der Ingrid? Bei der Ingrid geht es um Folgendes. dass sie ihren Mann jetzt endgültig verlassen will. Nach wie vielen Jahren? Oh, halt, stopp. Bitte unbedingt den Ton von Radio und Fernsehen ganz wegdrehen. Ja, mache ich, genau. Ich glaube, in 100 Jahren werden wir das noch sagen jetzt müssen. Jetzt habe ich es, genau. Ja. Nach 42 Jahren. Nach 42. Ja, wir sind 40 Jahre verheiratet, jawohl. Nach 42 Jahren zusammen sein. Ja, genau. Warum willst du ihn verlassen? Ganz einfach. Er hat mich über viele Jahre betrogen und belogen. Ich kriege permanent noch Probleme mit seiner Vergangenheit. Was hat er denn gemacht, belogen und betrogen? Was heißt das konkret? Er hatte Beziehungen. Hatte Beziehungen? Beziehungen, ja, sogar mehrere? Ja, viele. Und wie hast du es rausgekriegt? Ganz einfach. Er hatte sich, ich habe unter anderem bekommen anonyme Briefe, aber das war noch nicht mal der Punkt, sondern ich habe die ganze Zeit irgendwelche Dinge gespürt. Aber da ich aus einem Jahrhundert stamme, was ein bisschen andere Wertvorstellungen hat, obwohl ich zu den 68er gehörte, bin ich ein bisschen anders als die normalen 68er. Ja? Na gut, soweit die Theorie. Ja, Theorie und Praxis sind zwei verschiedene Sachen, aber bei mir war Theorie und Praxis eins. Nochmal, wie bist du ihm denn ganz konkret auf die Schliche gekommen? Ganz konkret bin ich auf die Schliche gekommen, dass ich gespürt habe, dass er sich verändert hatte in Telefonaten, die er mit mir führt. Gut, das ist ja noch kein Beweis dafür, dass jemand eine Freundin hat. Wenn er weg war, doch, wenn er weg war und über diese Briefe, wo ich merkte, dass jetzt ganz konkret etwas passiert ist. Okay, es gab anonyme Briefe. Ja, es gab anonyme Briefe. Und da stand was drin? Da stand was drin, dass mein Mann Golf spielt mit einer Frau und der Name stand drin. Mhm. Und ich kannte diese Frau und er hatte mir aber diese Sache schon gestanden zu einem anderen Zeitpunkt, als wir gemeinsam in Urlaub waren. Ach so, dann hatte er schon gestanden. Ich habe dann Techtelmechtel mit jemand anders am Laufen gehabt. Ja, genau. Ich habe etwas und er hat mir dann zu dem Zeitpunkt mit diesen anonymen Briefen gestanden, dass er eigentlich mit dieser Frau, die jetzt keine Vergangenheit hat, denn wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, wie gesagt beruflich, dass er mit dieser Frau alt werden möchte. Oh. Und er hat mich zweimal zurückgeholt, als ich gesagt habe, jetzt ist Schluss, ich kann das nicht mehr, zumal ich immer noch von irgendeiner der anderen Geliebten Anrufe bekam. Und Wie viele Geliebte gab es denn da? 7. Ach du lieber Gott. Ja. Über so circa 14 Jahre. Soweit du das rekonstruieren kannst. Soweit ich das rekonstruieren kann und so. 14 Jahre, 7 Geliebte. Ja, genau. Ich habe alle Dinge gespürt. Ich habe nur immer gedacht, aus meinem eigenen Verständnis heraus, also irgendwann wird er zur Vernunft kommen. So, ist denn der Stand der Dinge jetzt, heute? Ich bin heute Abend und bin jetzt gerade eben in diese Sendung gekommen, weil ich das gesehen habe. Ich habe einfach rumgezippt und habe mal einfach geguckt. Mhm. Ich bin selbst psychologisch sehr wohl etwas bewandert, habe vielen Menschen geholfen diesbezüglich, kann mir aber selber nicht mehr helfen. Okay, nochmal die Frage, wie ist der Stand der Dinge heute? Ich bin weg. Ich habe die Dinge, die mir ganz persönlich sehr wichtig waren, schon vor 3-4 Wochen zusammengepackt gehabt. Ja, du wohnst auch in einer eigenen Wohnung jetzt? Nein, ich wohne nicht in einer Wohnung. Ich bin in die Ferienwohnung meiner Eltern gefahren. Ach so, okay, ja? Aber du bist jetzt einfach definitiv weg. Haus oder aus der Wohnung, aus der gemeinsamen Wohnung bist du weg von ihm. Ja. Aus dem eigenen Haus, aus dem eigenen Haus. Habt ihr Kinder eigentlich? Ja, wir haben 2 Kinder, genau. Und ich habe meinem Sohn und der die Dinge ein bisschen geschildert und nur ein klein bisschen, dass er weiß, wir werden am Samstag ratschlagen mit der Familie, aber ich halte es nicht mehr aus. Also jetzt bist du in dem Ferienhaus. Wie lange bist du in dem Ferienhaus schon? Ich bin seit heute Nacht. Ach so. Ich bin vor einer Stunde angekommen. Daher auch so, bist du ein bisschen aufgewühlt, ne? Ja, ich das? Bin noch ich sehr verstehe. Aufgewühlt. Ich verstehe. Als du weggefahren bist, war er in eurem Haus? Hast du gesagt, ich fahre jetzt weg? Ja. Ja, und wie hat er reagiert? Er wollte mich noch umarmen, er wollte mir noch einen Kuss geben, er behauptet immer noch, er liebt mich, aber er weiß ganz genau, als er mich das letzte Mal zurückgeholt hat, und das war vor 14 Tagen, mir beschwörend, dass er mit dieser Frau keine Verbindung mehr haben wird und sich nicht mehr an sie wenden wird und überhaupt nur noch mir in Anführungsstrichen für mich da ist, war ich sehr unsicher. Das heißt, im Klartext, der hat sich wieder an die Frau gewandt. Richtig. Der hat wieder Kontakt mit der gehabt. Und das ist die Frau, von der er zu dir mal gesagt hat, mit der will ich alt werden. Ja, genau. Also, und das war Inge, für mich der Punkt. Zunächst einmal Gratulation. Danke. Gratulation, dass du, ich merke ja, wie schwer dir das fällt. Und nach 46 Jahren, oder 42 Jahren des Kennens, geht man auch nicht so leicht weg. Nein. Eine Trennung in dem Alter ist sowieso immer schwierig. Das ist ja völlig klar. Da hast du heute schon mal einen mutigen Schritt gemacht. Finde ich sehr gut. Und da gibt's auch keinen Familienrat mehr zu halten. Du bist jetzt die Chefin in der Geschichte. Und du hast entschieden. Du hast entschieden, ich bin jetzt weg. Mhm. Und alles andere finanziell und was es zu regeln gibt, kann man alles regeln. Kann man alles regeln. Mhm. Das Ziel muss sein, dass du dann in absehbarer Zeit dein eigenes kleines Reich irgendwo hast. Mhm. Eigene Wohnung, kleine Wohnung oder große Wohnung, wie auch immer, was du gerne möchtest. Mhm. Und dass du wirklich dich von dem, so weh das auch tut, wirklich von diesem Schmerz befreien kannst. Ja. Kannst du alleine leben? Ja, denke ich. Ich hoffe es. Mhm. Ich hoffe es. Viele haben da Angst vor, wenn sie lange zusammen waren mit anderen, dass sie das nicht mehr können. Ja, das Problem ist, mein Mann meint, dass ich gehe, ohne irgendjemandem aus unserem Freundeskreis, aus irgendjemandem irgendetwas zu sagen. Nein, du kannst die volle Wahrheit sagen. Das ist dein Recht, finde ich. Ja, keine Rücksicht mehr, keine Rücksicht mehr. Du verrätst niemanden, du bist kein Denunziant, du sagst die klare Wahrheit so und so, es ging nicht mehr, jetzt sind wir getrennt. Er hatte mich sogar gezwungen oder gebeten zu lügen, er ist nämlich mit seiner Freundin noch in Urlaub gefahren, mit meinem Wissen, um angeblich mit ihr Schluss zu machen. Mhm. Ja. Der hat ganz schön den Meckes mit dir gemacht, weißt du? Ja, genau. Der hat dir sehr, sehr lange auf deiner Seele rumgetanzt. Richtig, danke. Das glaube ich. Das glaube ich. Und er ist ein feiger Kerl, dass er nicht selbst schon vor Jahren vielleicht gesagt hat, ich beende die Ehe und schaffe klare Verhältnisse. Dann wäre es zwar auch traurig gewesen und schmerzhaft, aber es wäre ehrlich und klar gewesen. Ja, das ist genau das Problem, die Ehrlichkeit. Ich habe sogar eine Auszeit genommen in einem Kloster und habe dort die Geschichte als, das ist vielleicht ganz interessant, angefangen aus einem anderen Grund, dass ich eben frei werden wollte, dass ich mich selber wieder finden wollte, weil beruflich hat er mich sehr wohl gedemütigt und auch ansonsten natürlich mit diesen ganzen Geschichten, die ich ja gespürt habe. Mhm. Ich habe ihn nur nie zur Rede gestellt, weil ich... Du hast immer runtergeschluckt. Richtig. Und das ist jetzt vorbei. Richtig. Und das ist super. Nochmal, dicke Gratulation. Und jetzt kriegst du von uns noch ein paar Tipps an die Hand, vielleicht so ein paar Beratungsstellen oder so, dass du einen Ansprechpartner hast, einen neutralen, und dass du stabil wirst für all das, für die ganzen Aktionen, die jetzt anstehen. Ja. Liebe Ingrid, wir rufen dich zurück. Ich freue mich, obwohl es dir gar nicht so gut geht, ich freue mich für dich, dass du jetzt da bist. Das ist der richtige Schritt seit Jahren gewesen. Der beste Schritt seit Jahren. Ja. Finde ich. Meine Liebe, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Jawohl, danke. Gerne, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt unser Thema bettelarm und steinreich. Gerne möchte ich mit Menschen sprechen, die sehr arm sind, wirklich sehr arm sind. Aus welchen Gründen auch immer. Und ich möchte sprechen mit Leuten, die sehr reich sind. Oder sagen wir so, die reich sind oder sogar sehr reich sind. Aus welchen Gründen auch immer. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an unter der bekannten Nummer oder gerne auch zwischen 1 und 2 Uhr während der Sendung. Aber vorher ist es im Prinzip besser. Bettelarm und steinreich heißt unser Thema morgen. So, Melanie. 35. Hallo Melanie. Hallo. Hallo Melanie. Weswegen rufst du mich denn an? Ich habe letztendlich auch wie vor, nicht jetzt die die Frau, sondern ich habe auch Liebeskummer. Ich habe mich ich habe mich letztendlich getrennt von meinem Mann nach 14 Jahren. Mhm. Du hast dich getrennt, warum? Weil er mir übel mitgespielt hat. Er hat auch fremdgegangen? Ja. Und er hat mir sie vorgestellt und er hat sie dir sogar vorgestellt? Ja, und daraus ist eine Freundschaft entstanden. Und er hat, wie hat er sie denn vorgestellt? Als was? Als seine alte Schulfreundin und eine gute Bekannte? Ja. Und dabei lief da was schon zwischen den beiden? Ja. Und du hast dich dann mit der Frau angefreundet? Ja. Boah, ist das perfide. Ja. Ist das perfide? Und wie lange lief das? Ja. Das heißt, ihr beiden Frauen habt dann miteinander geredet, was Frauen so reden? Ja. Und sie ging mit deinem Typ in die Kiste? Ja. Wie ist denn das aufgeflogen? Indem sie mir die Wahrheit gesagt hat. Sie? Ja. Immerhin hat sie dann noch so viel Arsch in der Hose gehabt und hat die Wahrheit gesagt. Ja. Aber letztendlich... Warum, lass mich mich fragen, warum hat er das so komisch eingefädelt? Ich weiß es nicht. Da bin ich letztendlich mit fertig. Nur, warum ich dich angerufen habe, ist, ich habe aufgrund dessen einen Schulfreund wieder getroffen bei Facebook. Ja. Und wollte mich dann halt dementsprechend mit ihm treffen, wegen Klassentreffen organisieren. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat sich da was entwickelt. Mhm. Ich weiß, er ist seit 17 Jahren verheiratet. Mhm. Er sucht auch die Nähe. Wir genießen auch die Zeit, die wir zusammen haben, aber er sagt, er kann sich von seiner Frau nicht trennen. Mhm. Von einer Schwierigkeit kommst du jetzt in die andere. Richtig. Mhm. Er kann sich von seiner Frau nicht trennen. Nee. Das heißt, weil er zu viel dranhängt angeblich. Ja, ja, das sagen die immer alle. Ja. Kann er sich nicht trennen oder will er sich vielleicht auch nicht trennen? Ich weiß es nicht. Wie oft seht ihr euch? Täglich. Täglich sogar? Ja. Oh. Und wenn er nur für eine Stunde ist. Und das läuft jetzt wie lange? Ein halbes Jahr. Mhm. Die Frau weiß natürlich nichts? Nein. Nein. Das ist immer die Kernfrage ist ja in so einer Situation immer, wie stellt er sich die Zukunft vor? Das weiß ich nicht. Mhm. Da wird er sich auch lavieren und rausreden, wenn er da was sagen soll. Vielleicht bist du aber einfach auch so ein willkommener Abwechslungspunkt in seinem Leben. Aber keine wirklich große Liebe. Das weiß man ja nie. Richtig. Man glaubt zwar immer, dass man da geliebt wird, aber man muss ja alles bedenken. Hm. Ja gut, seine Worte, aber gut, ich wurde jetzt verarscht. Großartiges Misstrauen ist da. Was sind denn seine Worte? Dass er mich vermisst, dass er lieber bei mir wäre als zu Hause, dass... erst nicht abwarten kann, bis wir uns wiedersehen. Weißt du, Melanie, wenn der mir so käme, von wegen, dass er viel lieber bei dir ist und es gar nicht aushalten kann, zu dir zu kommen, dann würde ich den Knaben aber verdammt unter Druck setzen bald. Man wird dem sagen, das will ich nicht. Doch, was willst du? Ja, willst du das fünfte Rad am Wagen im nächsten Jahr sein? Nein, aber... wenn ich ihm die Pistole auf die Brust setze, dann ist er weg. Dann ist er weg. Dann ist er halt weg. Denke ich mir einfach. Bitte? Denke ich mir einfach. Ja, dann ist er vielleicht auch weg. Vielleicht ist es letztendlich sogar dann auch noch für dich besser, Melanie. Es ist doch, wenn du bist ja in den verknallt, ne? Ja. Du würdest gerne mit ihm zusammen sein. Ja. So, und wenn man dieses Gefühl hat und die anderen sind nicht klar, ist es immer schmerzend, mit so einem solchen Menschen zusammen zu sein. Immer. Es ist immer traurig, wenn der weggeht, dann macht er das mit der Familie und man kriegt immer auf dem Tablett serviert, du bist nicht die Nummer eins. Die Nummer eins letztendlich ist meine Frau. Ich würd's nicht lange mitmachen. Ich sag's dir. Letztendlich, du bist diejenige, die am meisten Schaden davon hat. Die Ehefrau weiß davon nichts, sie hat natürlich auch Schaden, aber die weiß davon nichts. Er macht es sich schön, er kuschelt bei dir und hat vielleicht Sex, den er bei seiner Frau nicht mehr findet. Und geht dann in sein gemachtes Nest zurück. Nee. Ich muss Schluss machen, Melanie. Die Sendung ist rum, aber ich habe alles gesagt. Alles klar. Du musst es für dich entscheiden. Sei nicht zu zögerlich. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik Steffi Trossen. Morgen heißt unser Thema Bettelarm und Steinreich. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, mailen könnt ihr immer. Domian@wdr.de. Gute Nacht, schöne Nacht. Ciao.